Am Gatter. Durstig unten am Tor bin ich das Gatter für die Sehnsucht. Du, oben im Garten, wartest schweigsam im Schnee auf den falschen Freund. Die Schrift deiner Augen wird übermalt von tropfendem Licht. Auf den Porzellanflügeln strahlt Perlmut im Gegenwind. Die Tragödie deiner Augen dehnt die Zeit der Andacht. Das Lügengebäude im Schatten atmet nicht mehr. Ich übermale die Federn mit Fehlfarben. Du, oben im Garten, wartest schweigsam im Schnee auf das letzte Wort von mir, das niemand kennt und niemals fällt.